Hier ist NDR 2. Ist das Auto noch das Lieblingsspielzeug der Deutschen? Oder nimmt ihre Lust am Auto schon ab? Eike Christian Hirsch ist der Frage nachgegangen, was das Auto angerichtet hat und was aus ihm werden soll. Wie breit muss ein deutscher Bürgersteig sein? Ein einspuriger Gehweg muss 1,50 Meter breit sein. Das ist amtlich so festgelegt. Gerade genug, damit der Fußgänger nicht die Straßenschilder umrennt oder an der Häuserwand mit dem Ärmel hängen bleibt. Selbst für Kinderwagen sind deutsche Bürgersteige oft zu schmal. Und wird es bei Ortsdurchfahrten für alle eng, dann bleibt für den Fußgänger oft gar nichts mehr übrig. Der Journalist Fritz Kremser berichtet. Im Konfliktfall siegt immer das Auto. Die Breite der Gehwege wird dann oft auf die Breite der Bordsteinkante begrenzt, wenn die Ortsdurchfahrt zu eng ist. Der Leiter des Gießener Straßenbauamtes sagte zu dieser Praxis, ja, was wollen Sie denn? Der Fußgänger kann doch auf die Fahrbahn ausweichen, wenn die Durchfahrt eng wird. Das Auto hat Vorfahrt. Oder besser gesagt, noch hat es Vorfahrt, denn die Einstellung der Bundesbürger zum Autoverkehr hat sich zu wandeln begonnen. Tatsächlich haben wir dem Auto schon zu viele Opfer dargebracht. Die meisten Städte hat man autogerecht hergerichtet. Vorgärten wurden zurückgenommen, Radwege und Bürgersteige verlegt und geschmälert, Alleen abgeholzt, das alte Straßenpflaster mit Asphalt zugegossen, die Straßen begradigt und schnell gemacht, mit Ampeln und Straßenschildern gesäumt und nachts taghell ausgeleuchtet, die Marktplätze mit Blech vollgestellt. Aus Vorgärten wurden Garagen. Die Fußgänger, die Alten und Behinderten in Fußgängertunnels heruntergeschickt, in denen der Schritt hallt und es nach Bier und Urin riecht. Das Auto hat eben 3 Jahrzehnte bei uns Vorfahrt gehabt. Aber seit einigen Jahren setzt sich auch die Einsicht durch, dass das Auto erstens gefährlich ist und zweitens unsere Städte kaputt macht. Sehen wir uns zunächst einmal seine Gefährlichkeit an. Im November 1979 wurden die Deutschen in einer Allensbach-Umfrage gefragt, was ihre Gesundheit am meisten gefährde. Es konnten mehrere Antworten angekreuzt werden. Autoabgase wurden am häufigsten genannt, von genau 2 Dritteln der Befragten. Das Auto gilt aber auch noch in anderer Hinsicht als gesundheitsgefährdend. Die Hälfte der Befragten nannte auch den heutigen Mangel an Bewegung. 1 Drittel nannte den Verkehrslärm gesundheitsgefährdend. 13% rechnen auch die Benzindämpfe beim Tanken zu den am meisten gefährlichen Dingen. Autoabgase werden von den heutigen Deutschen zu Recht am meisten gefürchtet. Sie enthalten nicht nur das gefährliche Kohlendioxid und das tödlich giftige Kohlenmonoxid, sie haben auch jahrzehntelang so viel Blei in die Atemluft geblasen, dass viele Bundesbürger heute eine gefährlich hohe Dosis Blei in ihren Knochen gespeichert haben. Das gilt vor allem von Kindern, die in verkehrsreichen Wohnvierteln aufgewachsen sind. Eine Untersuchung an 3000 Kindern hat ergeben, dass schon leichte Spuren von Blei im Körper die Intelligenz und das soziale Verhalten der Kinder erheblich verschlechtern. Kinder mit überdurchschnittlich hohem Bleigehalt im Körper schnitten bei Sprachtests deutlich schlechter ab und können sich auch weniger gut konzentrieren. Zwar ist der Bleigehalt unseres Benzins gesenkt worden, aber im Übrigen sind die Abgase so gefährlich wie immer. Und einen Schaden würde selbst ein abgasfreier Motor anrichten. Er würde Sauerstoff zerstören. Ein Auto verbraucht auf einer Fahrt von 500 Kilometern so viel Sauerstoff wie ein Mensch im ganzen Jahr. Und die Vorräte sind begrenzt. Aber das Umweltbewusstsein steigt immerhin auf einigen Gebieten. Selbst die Automobilclubs setzen sich jetzt dafür ein, dass die Automotoren leiser werden. Und der Staat macht den Automobilfabriken Vorschriften. In der Schweiz ist im Dezember 1979 ein Gesetz in Kraft getreten, das vorschreibt, dass der Lärm neu zugelassener Autos bis zum Jahre 1986 auf die Hälfte gesenkt sein muss. Die deutsche Bundesregierung versucht, Ähnliches durchzusetzen. Die Autoindustrie allerdings empfiehlt der Bundesregierung, stattdessen lieber an den Straßen Lärmschutzwälle zu errichten, als wäre es nicht besser, den Lärm an seiner Quelle zu bekämpfen. Zu Recht hat der Präsident des Umweltbundesamtes, Heinrich Freiherr von Lersner, davor gewarnt, dass wir unsere Städte mit Lärmschutzzäunen von 3 Meter Höhe vollpflastern und dass man sich als Autofahrer schließlich wie durch Gänge bewegt und statt Häusern und Kirchen rechts und links nur noch Wände sieht. Das Bundesumweltamt hat denn auch darauf hingewiesen, dass die Antriebsgeräusche der Autos schon heute um 90% gesenkt werden könnten. Die Kosten dafür lägen unter 3% des Kaufpreises. Aber die Autoindustrie wehrt sich mit dem Argument, der Käufer wolle das nicht, er sei noch nicht bereit, freiwillig für ein leiseres Modell mehr auszugeben. Beim Autokauf achten die meisten Deutschen noch immer zu sehr auf die Schönheit und sportliche Leistung des Autos und zu wenig auf seine Umweltfreundlichkeit und Sicherheit. Es ist eben ein großer Unterschied, ob es um mein eigenes Auto geht oder um die Autos der anderen. Das eigene Auto soll schnell, schön und allenfalls noch sparsam sein, aber im Übrigen ist man dafür, dass Autos leise, ungiftig und sicher sind. Diesen Unterschied in der Beurteilung des Autos sollten wir uns noch etwas genauer ansehen. Für viele Deutsche ist das eigene Auto noch immer das Lieblingsspielzeug. Der Sinneswandel hat sich am deutlichsten bei der Beurteilung der anderen Autos gezeigt. Es ist eben ein großer Unterschied, ob ich Autoabgase als die höchste Gefahr für die Gesundheit ansehe, oder ob ich bereit bin, meinen Motor abzustellen, wenn ich anhalten muss. Mein eigenes Auto empfinde ich eben nicht als giftig. Es ist für ein und denselben Menschen auch ein großer Unterschied, ob er nachts nicht schlafen kann, weil der Autoverkehr nicht abreißt, oder ob er selbst Lärm macht, weil er nicht bereit ist, nachts nur deshalb auf das Auto zu verzichten, um die Nachbarn nicht zu stören. Es ist auch ein großer Unterschied, ob ich prinzipiell dafür bin, dass weniger gerast wird auf unseren Straßen, oder ob ich mir beim Autokauf sage, ach, ich nehme doch die TS-Version. Die 20 PS mehr kann man manchmal ganz gut brauchen. Es ist auch ein großer Unterschied, ob ich in der Stadt zu Fuß unterwegs bin und mich an rücksichtslos abgestellten Autos vorbeidrücken muss, oder ob ich selbst einen Parkplatz suche und denke, da kannst du dich noch hinstellen. Es ist auch ein großer Unterschied, ob ich selbst über eine gut ausgebaute Schnellstraße fahre und mich daran freue, oder ob ich zu den Anliegern der Schnellstraße gehöre, deren Vorgärten enteignet wurden und die nun keinen Schlaf finden. All diese Beispiele können zeigen, dass das Auto nur für den schön ist, der es gerade benutzt. Und dass es bei der Beurteilung des Autos sehr darauf ankommt, ob man es als Autofahrer betrachtet oder ob man gerade nicht Auto fährt. Dem Autofahrer, der am Steuer seines Wagens schon so viele Vorteile hat, sind in den letzten Jahrzehnten noch mehr Vorteile zugeschanzt worden, indem man unsere Städte autogerecht gemacht hat. Das Auto hat unsere Umwelt verändert. Das ist neben seiner Gefährlichkeit seine zweite Wirkung, von der nun die Rede sein soll. Warum hat man unsere Straßen und Gemeinden dem Auto angepasst? Weil es ein allgemeines Vorurteil ist, heute habe doch jeder ein Auto und also kämen die 15 Milliarden Mark, die jährlich für den Straßenbau ausgegeben werden, allen zugute. Aber so ist es nicht. Der Stadtplaner Heiner Monheim schreibt: Das gängige Vorurteil ist, fast jeder Bürger habe ein Auto. Aber nach wie vor verfügt nur etwa jeder vierte Bundesbürger über ein privates Kraftfahrzeug. Natürlich sind hierbei Kinder und Jugendliche mit einbezogen, denn schließlich sind sie für die Verkehrsplanung nicht weniger wichtig als Erwachsene. Nur 55% aller Erwachsenen haben einen Führerschein. Bei Frauen sind es sogar nur 35%. Die Autofahrer sind also eine Minderheit, aber eine privilegierte. Zwar verfügen heute 60% aller Haushalte über ein Auto, aber da gibt es große soziale Unterschiede. Die Haushalte der Arbeiter und kleinen Angestellten haben nur zu 30% ein Auto, also nicht mal zu einem Drittel. Wenn man dann noch bedenkt, dass in einer Familie meist nur der Ehemann und Vater das Auto nutzt, nämlich um zur Arbeit zu fahren, wird einem klar, dass der Vorteil der Motorisierung und der autogerechten Stadt nur einem Teil der Bevölkerung zugutekommt, nämlich vor allem den Männern und darunter vor allem wieder den Besserverdienenden. Warum werden sie bei der Verkehrsplanung bevorzugt auf Kosten der Mehrheit der Bevölkerung, die zu Fuß geht, Rad fährt oder Busse und Straßenbahnen benutzt? Der Stadtplaner Heiner Monheim hat dafür eine Erklärung. Es liegt an den amtlichen Verkehrsplanern. Weil die Planer, meist mit gutem Einkommen, meist männlich, meist autobegeistert, selber überwiegend das Auto benutzen, legen sie sich, privat wie amtlich, eine Windschutzscheibenperspektive zu. Seit einigen Jahren allerdings hat sich der Wind gedreht und er weht nun den Verkehrsplanern hart ins Gesicht. Bürgerinitiativen und öffentliche Medien protestieren gegen die Zerstörung der Städte und der Landschaft. Einige Stadtplaner haben als Alternative die Fußgängerstadt entwickelt. Sie wollen dem Fahrrad wieder eine Chance geben und den Autoverkehr beruhigen. Die Straße soll wieder zum Lebensraum werden. Das sind keineswegs utopische Ziele, aber sie sind auch nicht leicht zu erreichen. Dazu hat das Auto unsere Städte schon zu sehr verwandelt. Jahrzehntelang hat man die sogenannte Entmischung der Stadtfunktionen propagiert. Zu Deutsch, in einem Viertel soll man wohnen, in einem anderen arbeiten, in einem dritten einkaufen, in einem vierten sich erholen können. Die Folge war, dass die Entfernungen, die man täglich zurücklegen muss, immer länger wurden. Dazu ein Beispiel. Herr Schmidt lebte früher am Innenrand der Stadt. Seinen Arbeitsplatz erreichte er zu Fuß in 15 Minuten. Dann schaffte er sich ein Auto an und fühlte sich beweglich. Weit vor der Stadt gab es billigen Baugrund und da Entfernungen nun keine große Rolle mehr spielten, kaufte Herr Schmidt dort ein Reihenhaus. Jetzt braucht er oft eine halbe Stunde und mehr zur Arbeit. Seine Frau, die früher nicht arbeitete, muss nun mitarbeiten und braucht auch für die Einkäufe einen eigenen Wagen, mit dem sie auch oft die Kinder fährt. Zur Schule fahren die nun mit dem Schulbus, während sie früher das Fahrrad nahmen. Der Kreislauf ist oft beschrieben worden. Die Bevölkerung gilt als motorisiert. Also können die Kreisverwaltungen zusammengelegt werden, Mittelpunktschulen und Discountmärkte entstehen auf freiem Feld. Die Folge ist, dass sich nun auch der letzte Bürger motorisieren muss, um mobil zu bleiben. So nimmt der Verkehr immer mehr zu. Viele Fahrten im Auto, die der Autobesitzer unternimmt, hat er gar nicht gewollt. Er unternimmt sie nur, weil man ihm diese Wege zumutet. Die Alternative zum steigenden Verkehr heißt Verkehrsberuhigung. Es ist der Versuch, dem Autofahrer einige Vorteile zu nehmen und ihm zugleich andere Annehmlichkeiten zu bieten. Sehen wir uns einmal solch eine Veränderung der Stadt an, die zunächst wie eine Fantasie erscheint. Die Wohnstraße ist jetzt für Gegenverkehr etwas eng geworden, aber zwei Autos können an den Ausweichstellen noch aneinander vorbei. Mal parken rechts ein paar Wagen quer zur Fahrbahn, mal ist links ein kleiner Spielplatz entstanden. Pflanzenkübel beleben das Straßenbild und zusätzliche Bepflanzungen scheinen sogar die parkenden Autos zu begrünen. Wer hier durchfahren will, ist darauf angewiesen, langsam zu fahren. Kinder spielen auf der Straße, die Autos fahren über Schwellen und außerdem ist die Fahrbahn jetzt etwas kurvenreich. Aber man kommt noch durch. Wenn man an die nächste Kreuzung kommt, ist man erstaunt, dass auch hier die Fahrbahnen schmaler geworden sind. Die Fußgängerwege sind durchgepflastert. Das heißt, wo die Bürgersteige die Autostraßen überqueren, geht das Pflaster in gleicher Höhe weiter. Ein deutliches Zeichen dafür, dass nun Fußgänger das Vorrecht haben. Die Autos müssen über die Fußgängerwege wie über eine Schwelle fahren und sind deshalb wie von selbst vorsichtig. Obwohl sie langsam fahren, gibt es jedoch keine Stauungen. Das liegt daran, dass nun weniger Autos unterwegs sind. Diese Art von Verkehrsberuhigung ist keine Fantasie mehr. In Nordrhein-Westfalen hat man sie in einigen Städten ausprobiert. In Holland und Schweden gibt es mittelgroße Städte, die die Verkehrsberuhigung und das Modell einer fußgängerfreundlichen Stadt mit Erfolg eingeführt haben. Besonders ermutigend ist das Beispiel der japanischen Stadt Nagoya, einer Großstadt mit immerhin 2,3 Millionen Einwohnern. Sie hat seit 1972 etwa 200 einzelne Bereiche eingeführt, die als verkehrsberuhigt gelten. Hier ist der Durchgangsverkehr unterbunden, dafür wurde der Personennahverkehr attraktiv gemacht. Die Folge war, dass die Hälfte der Autofahrer lieber das Auto stehen ließen, wenn sie in die Stadt wollten. Und sie waren zufrieden. Eine Umfrage ergab, dass 75% aller Bewohner das Programm nicht nur bejahen, sondern auch wollen, dass es verstärkt fortgesetzt werden soll. Auch die Deutsche Straßenliga empfiehlt eine ähnliche Verkehrsberuhigung für Wohngebiete. Allerdings werden die Kosten für die Städte und Gemeinden hoch sein. Wenn man auch noch genügend Wege für Fußgänger und Radfahrer schafft, dann kostet das Programm für die Bundesrepublik an die 200 Milliarden Mark. Das klingt zunächst erschreckend viel. Aber die 200 Milliarden, scheint mir, könnten sich lohnen. Diese Umbauten hätten zugleich auch noch den Vorteil, dass die vielen Baubeamten sinnvoll beschäftigt wären, die heute noch am liebsten Stadtautobahnen bauen würden, und dass das Straßenbaugewerbe weiterhin zu tun hätte und nicht mehr darauf drängen müsste, dass doch noch die Autobahnen gebaut werden, die die Bundes- und Landesregierungen gerade aus ihren Plänen gestrichen haben. Abschied vom Lieblingsspielzeug? Es gibt hier Fortschritte. Der deutsche Autofahrer hat gemerkt, dass das Auto die Städte kaputt macht. Und er ist auch durch die Energiekrise vernünftiger geworden. Die Raserei auf den Autobahnen hat erheblich nachgelassen und sparsame Autos sind beliebt wie nie. Zwei andere Einsichten aber lassen sich offensichtlich sehr viel schwerer lernen. Wie teuer das Autofahren in Wirklichkeit ist und dass es für alle viel zu gefährlich ist. Das Auto ist ein Luxusgegenstand, den sich eigentlich nur wenige unserer Mitbürger leisten können. Fragt man Autofahrer, wie hoch die Gesamtkosten für ihr Auto seien, so schätzen sie sie meist viel zu niedrig. Etwa ein Viertel des Einkommens wird gewöhnlich für das Auto ausgegeben. Nach Berechnungen des ADAC setzen sich die Kosten für das Auto zusammen aus Steuer und Versicherung, Werkstattkosten, Benzinkosten und dem Wertverlust des Wagens. Ein Kleinwagen kostet monatlich etwa 250 Mark, ein Mittelklassewagen 400 Mark, ein großer Wagen über 600 Mark im Monat. Das bedeutet, dass jeder gefahrene Kilometer im Kleinwagen mehr kostet als ein Ortsgespräch. Ein Kilometer im Mittelklassewagen kostet schon 40 Pfennig. Ein Kilometer im großen Wagen kostet sogar über 60 Pfennig, also mehr als ein Briefporto. Zum Vergleich: Ein Kilometer im Taxi kostet auch nur 1,40 Mark. Aber ein Taxi erscheint uns sündhaft teuer, der eigene Wagen nicht, weil wir höchstens an das Geld für das Benzin denken und die Anschaffungs- und Unterhaltskosten einfach verdrängen. Vielleicht wollen wir uns eben nicht klarmachen, dass das zweifelhafte Vergnügen, ein Auto zu fahren, mehr kostet, als die meisten für Essen und Trinken ausgeben. Der andere Nachteil des Autos, den wir mit Erfolg verdrängen, ist seine Eigenschaft, plötzlich zum tödlichen Instrument werden zu können. Theoretisch weiß man es, aber es ist schwer, mit diesem Wissen auch zu leben. Die Zahl der Verkehrstoten erreichte bei uns im Jahre 1970 mit über 19.000 ihren Höhepunkt und ist seitdem leicht rückläufig. Aber in der Bundesrepublik sterben immer noch mehr Menschen auf der Straße als in den meisten vergleichbaren Ländern. Nach einer internationalen Statistik entfielen auf je 10.000 zugelassene Kraftfahrzeuge, zum Beispiel in den USA, nur halb so viele Todesopfer wie in der Bundesrepublik. Von den Überlebenden, die für immer krank oder behindert sind, ist noch weniger die Rede als von den Toten. Es scheint so, als wäre den Autofahrern die Gefahr, für immer im Rollstuhl zu sitzen, noch weniger erschreckend als die Gefahr, getötet zu werden. Nur in der Theorie ist alles klar. Eine einfache Überlegung kann verdeutlichen, wie absurd unser Verkehr ist. Angenommen, es gäbe den Autoverkehr noch nicht, er sollte aber eingeführt werden und es sei bekannt, dass er jährlich über 13.000 Deutschen das Leben kosten und Zehntausende zum Krüppel machen werde. Könnte es sich irgendeine Regierung leisten, dies Verkehrssystem einzuführen? Wir aber haben uns längst daran gewöhnt. Seine heutigen Vorrechte aber wird das Auto nicht mehr lange haben. Den Autofahrern wird man einige Annehmlichkeiten nehmen und sie denen geben, die bisher als Anwohner, als Fußgänger und Radfahrer die Nachteile des Autos wie selbstverständlich ertragen mussten. Dieser Lastenausgleich wird wohl auch den meisten Autofahrern einleuchten, denke ich. Denn schließlich sitzt auch ein Autofahrer durchschnittlich nur eine Stunde täglich im Auto. In den übrigen 23 Stunden des Tages erlebt auch er nur die Nachteile, die sein Lieblingsspielzeug nun mal so an sich hat. Sie hörten Abschied vom Lieblingsspielzeug, eine Sendung von Eike Christian Hirsch. Es sprachen Achim Gerz und der Autor.